Eine Veranstaltung zur Spende der Leichtflugzeuge Nyomeng, die zum 85. Gründungstag der koreanischen Volksarmee gebaut wurden, fand am 23. April statt. Choi Ryong-hae, Mitglied des Präsidiums des Politbüros und stellvertretender Vorsitzender des Setgadia-PDAK und stellvertretender Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der TFRK, die Mitarbeiter der betreffenden Bereiche, die Offiziere und Soldaten der Volksarmee und die Mitglieder des Frauenbundes nahmen an der Veranstaltung teil. Nachdem eine Rede zur Spende der Flugzeuge gehalten wurde, wurde einem Mitarbeiter des Generalstabs der koreanischen Volksarmee die Urkunde über die Spende der Leichtflugzeuge Nyomeng überreicht.